Er nahm seine Rose in den Arm und sagte, »Eine Ule habe ich gefangen, aber was für eine glatte Ule auch!« Und dann lachte er über seinen Witz. Er blieb am Lachen bis auf den Tag, dass seine Rose zu liegen kam, aber dann lachte er noch mehr, bloß nicht so laut, mehr mit den Augen, denn ein Junge lag neben ihr, ein Junge, ein Staat von einem Jungen, ein wahrer Bär von einem Jungen, einer von 10 wollwichtigen Pfunden und ein hübscher Junge von vornherein. »Ja«, sagte er am dritten Tage zu seiner Frau, die schon wieder Farbe auf den Backen hatte, »was ist das nun eigentlich? Ein Uhlenküken oder ein Wolfslamm?« Und dann lachte er laut über seinen Schnack. Er lachte, wenn er zur Arbeit ging. Er lachte, wenn er von ihr kam. Er hatte früher auch ein schönes Leben gehabt, aber so, wie es jetzt war, mit solcher glatten Frau und so einem gesunden Jungen, das war doch ganz etwas anderes. Er konnte sich vor Freude gar nicht bergen, so wehlig war ihm zumute. Und wenn ab und zu Reineke oder Marten oder einer von den anderen Ödringern sich so anstellte wie eine Krähe, wenn der Fuchs kommt, und erzählte, was er in Celle oder Burgdorf oder Peine gehört hatte, dass nämlich Krieg in der Welt war und es nicht mehr lange dauern werde, bis es auch in der Heide zu stinken anfange, der Wolfsbauer pfiff, wenn er säte oder pflügte, das Brummelbärlied, dachte an seine Rose und an seinen Lütchen Hermke und daran, wie gut er es doch getroffen hatte. Hermke konnte ihn schon an der Hand seiner Mutter entgegentappeln und Vater rufen, wenn Harm vom Felde kam, und es war so weit, dass er bald einen Bruder oder eine Schwester bekommen sollte. Da ritt der Bauer eines Morgens nach der Stadt, um seinen Hofzins beim Amte zu bezahlen. Es war ein schöner Morgen. Die Birken an den Straßen waren eben aufgebrochen, alle Finken schlugen, die Dullerchen sangen und das Bruch war von oben bis unten rot, denn der Post war am Blühen. Harm setzte sich in einen schlanken Trab, dass der Sand hinter ihm nur so möhmte, denn er dachte, je eher du in der Stadt bist, desto früher bist du wieder auf dem Hofe. Er kam aber erst am späten Abend nach Hause und er kam zu Fuße an. Als er nämlich seine Steuern bezahlt hatte und nach dem Kruge vor der Stadt ging, wo er seinen Falben eingestellt hatte, um das Torgeld zu sparen, da war dort ein wildes Leben. Ein Mansfelder Feldhauptmann mit einem Trupp Kriegsvolk war angekommen und es ging hoch her. Die Kerle hatten alle rote Köpfe vom Bier und Schnaps und nun schrien sie und bölkten und kriölten und machten sich mit den verlaufenen Frauensleuten, die sie bei sich hatten, allerlei Kurzweil, dass es eine Schande war, das anzusehen. Die Töchter des Wirts und die Mägde waren übel dran. Sogar die Wirtsfrau, die doch gewiss kein Ansehen mehr hatte, konnte sich vor den Lümmeln nicht bergen.